Heidenau bei Dresden gestern Abend. Flüchtlinge sollen ankommen mit mehreren Bussen und in Heidenau in einer neuen Erstaufnahmeeinrichtung unterkommen. Diese befindet sich in einem früheren Baumarkt. Doch die Busse mit den Flüchtlingen kommen nicht, denn vor dem ehemaligen Baumarkt hat die NPD zu einer Kundgebung gegen die Aufnahme von Asylbewerbern aufgerufen. Und die läuft zunächst noch friedlich ab, berichtet Hannes Merz, Mitglied des Kreisvorstandes Bündnis 90 Die Grünen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Erschreckend aus seiner Sicht die Volksfeststimmung, die unter den Demonstranten herrscht. Also im Laufe des Abends sind immer wieder aus der Stadt heraus Familien, aber auch Einzelpersonen gekommen. Die Familien wirklich Väter mit Kindern, ganze Familien. Die haben sich zum Anfang immer etwas abseits gehalten, geguckt, aber sind dann später auch richtig zu den Nazis hingegangen und haben mitgebrüllt. Also das Publikum war aus meiner Sicht zweigeteilt. Die Hälfte waren ganz klar Nazis, die andere Hälfte waren Heidenauer Bürgerinnen und Bürger. Nach und nach wird die Stimmung aber aggressiver. Gegen 21 Uhr beobachtet Merz eine erste Konfrontation zwischen Demonstranten, die versuchen, die Straße vor der Erstaufnahmeeinrichtung zu blockieren, und der Polizei. Relativ schnell kann die Polizei die Blockade beenden. Doch die Aggressivität seitens der Asylgegner steigert sich weiter, so Merz. Die Polizei wurde massiv angegriffen. Es gab Würfe von Flaschen, Steinen, Feuerwerkskörpern. So wie ich gesehen habe, ist wohl auch eine Art Brandsatz in Richtung der Polizei geflogen. Die Polizei hat darauf dann mit dem Einsatz von Schlagstöcken, Pfefferspray und Tränengas reagiert. Doch es dauert diesmal deutlich länger, die Straßenblockade zu unterbinden. Augenzeuge Merz sieht dafür folgende Gründe. Es waren schlicht und ergreifend zu wenig Beamte vor Ort. Und es wurde dann über den Laufe des Abends, man muss schon sagen, noch zusätzliche Beamte zusammengekratzt. Ich habe selber erlebt, gesehen und gehört, dass eine dazugekommene Polizeieinheit berichtete, sie habe nur 5 Schutzschilde und könne deshalb nicht wirklich agieren. Die Bilanz der Ausschreitungen, 31 Polizisten werden verletzt, einer davon schwer. Dazu etliche verletzte Demonstranten. Polizeisprecher Marco Laske räumt ein, dass man die Aggressivität der Veranstaltung unterschätzt hat. Die Polizei war mit mehr als 130 Beamten vor Ort. Dass die Situation sich in der Form dort auswächst, dass eine derartige Aggressivität den Beamten entgegenschlägt, damit war natürlich per se nicht zu rechnen. Die Polizei hat die Situation heute natürlich im Blick in Heidenau. Wir haben gegenwärtig den Umstand, dass sich sowohl Asylbefürworter als auch Asylgegner dort letztendlich verabredet haben. Das ist natürlich eine ganz besondere Spannungssituation, auf die die Polizei reagieren muss. Folgerichtig werden wir natürlich mit entsprechenden Polizeikräften vor Ort sein. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Sächsischen Landtag, Henning Humann, ist vor Ort gewesen. Auch aus seiner Sicht klar zu wenig Polizei. Er fordert deshalb: Also wir müssen als Politik ganz ohne Frage über mehr Polizisten nachdenken. Es ist eine der Grundaufgaben des Staates, die Sicherheit für alle Menschen in diesem Land zu gewährleisten. Die Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei haben lange Überstundenzettel. Die Grenze der Belastung ist eigentlich schon lange erreicht. Hier muss die Politik dringend etwas tun. Wir brauchen mehr Polizei. Erst nach Mitternacht beruhigt sich die Lage. Kurz vor 1 erreicht dann der erste Bus mit Flüchtlingen die Heidenauer Einrichtung. Inzwischen sind 3 Busse angekommen mit 93 Flüchtlingen. Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz wendet sich heute Mittag mit einem offenen Brief an die Einwohner seiner Stadt. Er ruft zu Solidarität mit den Flüchtlingen auf, damit der Ruf der Stadt als familienfreundliche Gemeinde nicht beschädigt würde.